In Steinschnittlagerung hofft Aschenbrödel auf magisches Blut. Sie weint. Vor Glück. Ein magischer Affront. Das Aufklärungsgespräch erzeugt Kaskaden von Empörung. Die Predigt wird unterzeichnet. Hinter den Gardinen verstecken sich die Gutachter. Vor sich selbst. Der neueste Kardinal bestellt Buntglas. Für den Beichtstuhl. Der Durchblick geht verloren. Der Livestream wird aktiviert. Der Download komplettiert. Das Spekulum rostet. Aschenbrödel bestellt Buntglas. Für das Handgelenk.